Das 19. Jahrhundert bescherte den Juden alles, was sie sich wünschten. Das aktive und passive Wahlrecht, Zutritt zum Unterhaus und Oberhaus und zu allen Regierungs- und Staatsämtern. In der Folgezeit stieg der politische Einfluss der Juden immer mehr, und zwar in demselben Maße, wie das Kolonialreich wuchs. Den Höhepunkt erhielt die politische Position der Juden mit der Ernennung Benjamin Disraelis zum Ministerpräsidenten im Jahre 1874. Der Jude Disraeli wird heute noch in England der Stammvater des Empire genannt, wenn auch nicht eigentlich er das weite Kolonialreich schuf, sondern englische Seeleute, Kaufleute, Pflanzer und Soldaten. Zwar hat Disraeli als Verfechter der englischen Kolonialpolitik dem britischen Empire Pate gestanden, er hat zweifellos Außerordentliches für England geleistet, alle seine Leistungen aber kamen auch den Juden zugute. Ihm ist es ferner gelungen, das englische Misstrauen gegen das Judentum einzuschläfern, und noch heute zehren die Juden in England von dem Ansehen, das der konservative Disraeli einst genießen durfte. Er öffnete den Juden die Tore zum Staat und zur höchsten englischen Gesellschaft. Was für Disraeli das britische Empire bedeutet, sagt uns einer seiner Schützlinge: England ist das Israel seiner Träume. Dieses Wort schafft vollkommene Klarheit über das wirtschaftliche und politische Ziel der Juden in England. 16. Wo macht sich der jüdische Einfluss in England während des 20. Jahrhunderts bemerkbar? Der Jude hat die Führung auf fast allen Lebensgebieten Englands. Er förderte die Einkreisungspolitik gegen Deutschland vor dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Im Jahre 1901 bestieg König Eduard VII. Den englischen Thron. Unter seiner Herrschaft konnten die Juden die englische Gesellschaft völlig durchsetzen. Mit zahlreichen Juden war der König eng befreundet. In jener Zeit brachte das englische Witzblatt Punch eine berühmte Karikatur, bei der es sich um ein Warnsignal für England handelte. Die Karikatur gab ein Bild der englischen Gesellschaft in 50 Jahren. Sie zeigte die hochgewachsenen Söhne und Töchter des englischen Adels aus bestem nordisch-angelsächsischen Blute, arm in arm mit kleinen Juden und Jüdinnen, deren Rassemerkmale besonders stark hervorgehoben waren. Aber die englische Aristokratie hat das Signal nicht verstanden, sondern ging in wachsendem Maße blutliche Verbindung mit den Handelsjuden Englands ein. Auf eine innige Beziehung des Königs zum Judentum ließ auch die Tatsache schließen, dass er Großwürdenträger der Freimaurerei war. Juden waren es auch, die Eduard VII. Zum König der Einkreisung gegen Deutschland machten. Eduard VII. Gab den jüdischen Einkreisungsplänen seine volle Zustimmung. Lange vor dem Ersten Weltkrieg waren sich die Juden darüber einig, ihre wirtschaftlichen Positionen im Rahmen des britischen Reiches mit allen Mitteln gegen das aufstrebende Deutschland zu verteidigen. So folgte denn mit der Einkreisung die englische Politik deutlich den Spuren der jüdischen Macht- und Handelspolitik. Der Weltkrieg von 1914 bis 1918 ist das Ergebnis englisch-jüdischer Politik. Betrachten wir nun die augenblicklichen Verhältnisse in England. Gerade heute nimmt das Judentum in England eine dominierende Stellung ein. Judentum und Engländertum sind so innig miteinander verflochten, dass eine Entwirrung nicht mehr möglich zu sein scheint. In der Gesellschaft, im Staat, in der Regierung, im Finanzleben, im Handel und in der Presse tritt uns überall der Jude entgegen. Er ist eingedrungen in alte konservative und liberale Familien, in die englische Aristokratie und in die Kaste der Politiker. Man darf sagen, dass die neueste Periode unserer Zeitrechnung eine markante Etappe in dem Machtaufstieg des Judentums in England ist. Wohin wir blicken, Juden. Jüdische Einflüsse, jüdische Interessen, jüdische Herrschaft, jüdische Geisteshaltung, aber auch im englischen Volk, vor allem in der Oberschicht. Gerade sie ist im hohen Maße blutliche Vereinigungen mit dem Judentum eingegangen. Die Juden genießen gesellschaftlich volle Gleichberechtigung und selbst bei Hofe sind sie gern gesehen. So waren bei den letzten Krönungsfeierlichkeiten in der Westminster-Abtei, zu denen nur die Auserwähltesten Zutritt hatten, neben vielen anderen Juden, der Oberrabbiner von England, der eifrige Zionist Leon Simon, anwesend. Vom Jahre 1881 bis 1914 wanderten etwa 823.789 Juden nach England ein. Die Zahl der Juden in England beträgt jetzt nach vorsichtigen Feststellungen etwa 1.700.000, einschließlich Empire. Am 29. August 1939 erklärte Chaim Weizmann, der Leiter der zionistischen Weltorganisation, dem britischen Ministerpräsidenten Chamberlain, dass das Judentum in der Stunde der äußersten Gefahr zur Verteidigung heiliger Werte zu Großbritannien stehen und auf der Seite der Demokratien kämpfen würde. Ein ebenso bedeutsames Wort sprach Lord Rothschild im Oktober 1939. Er betonte, dass auf der Londoner Regierung, die wenige Wochen vorher die Kriegserklärung ausgesprochen hatte, die einzige, wenn nicht die letzte Hoffnung zur Regelung des großen Problems der Zukunft der Juden in der ganzen Welt läge. Offenbar hatte Chamberlain also auch ein jüdisches Problem zu lösen, als er uns den Krieg erklärte. Seien wir uns klar darüber. Englands Kampfansage ist gleichzeitig eine Kampfansage der Juden. Sie ist das Ergebnis des tückischen Zusammenspiels von Engländertum und Judentum. Wer aber der Herr und Meister dieses gegen Deutschland entfesselten Krieges und der dazu benutzten Völker ist, das bewies neben vielen anderen der Jude Hever, der Sekretär der British Israel Federation, der 1942 in London unter anderem erklärte: Die Briten sind das Volk Israel. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika sind Israel, ebenso wie Großbritannien Israel ist. Es darf zwischen ihnen keine Rivalität der nationalen Ziele und Ansprüche geben.